Zum 70. Gründungstag der koreanischen Nationalen Versicherungsgeneralgesellschaft fand am 23. Juli eine Veranstaltung statt. Daran nahmen teil die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter und Belegschaft der Gesellschaft und die Mitarbeiter für Versicherung aus allen Bezirken, Städten und Kreisen. Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un legten die eigenständige Idee und Theorie über die Versicherungswesen dar, gründeten zum ersten Mal die wahre Versicherungsgesellschaft des Volkes und leiteten energisch die Arbeit der Gesellschaft, damit das Versicherungswesen zum Wohlergehen des Volkes beitrug.